Deutschlandfunk Kultur Tonart. Und damit kommen wir jetzt zu Alia und ihren vor 20 Jahren neu und futuristisch anmutenden R&B-Sounds. You don't wanna throw it all away. Bugging on the first day, what about the next day? Am 25. August 2001 bricht eine Cessna von den Bahamas Richtung Florida auf. Kurz nach dem Start stürzt das überladene Flugzeug ab. Der Pilot und die 8 Passagiere sterben, darunter auch die R&B-Sängerin Alia. Sie ist erst 22 Jahre alt. Trotz ihrer nur kurzen Karriere hatte Alia schon viel erreicht. 3 Soloalben, 5 Grammy-Nominierungen, die erste Hauptrolle in einem Hollywood-Film. Sie stand an der Schwelle zum Superstar und sie hat letztendlich den Weg für nachfolgende Künstlerinnen aus dem R&B und Hip-Hop geebnet. Ihre Musik hat sich unwiderruflich in die DNA der Popmusik eingeschrieben. Ihr Einfluss ist heute noch zu hören. Heute vor 40 Jahren, am 16. Januar 1979, wurde Alia Dana Horton, wie ihr voller Name lautet, in New York geboren. Und mit der Musikkritikerin Juliane Reil habe ich über das Erbe von Alia, über ihren Einfluss auf die Popmusik gesprochen. Hallo, guten Tag. Hallo. Mit nur 14 Jahren unterschrieb Alia ihren ersten Plattenvertrag. Ein Jahr später, 1994, erschien ihr Debütalbum mit dem Titel Age Ain't Nothing But a Number. Alter ist nur eine Zahl. Auch wenn sie vielleicht nicht selbst auf diesen Titel gekommen ist, die Botschaft dahinter ist klar. Alia sollte offenbar als selbstbewusste Künstlerin vermarktet werden, nicht als Teenage-Phänomen. Absolut, aber ich glaube, das war ihr auch selbst sehr wichtig. Sie wollte ernst genommen werden und eben keine Diskussion über ihr Alter führen. Sie sammelte auch schon ziemlich früh Erfahrung im Showgeschäft. Im Alter von gerade mal 10 Jahren nahm sie bei einer Talentshow im amerikanischen Fernsehen teil. Und schon damals sang sie mit ungewöhnlicher Reife einen nicht gerade leichten Jazz-Standard, nämlich My Funny Valentine, und belegte gleich mal den 2. Platz. Den Gesang, den hat sie von Kindesbeinen an sehr ernsthaft betrieben. Und dabei wurde sie auch von ihrer Familie, afroamerikanischer Mittelstand aus Detroit, stark und liebevoll unterstützt. Und die Soul-Sängerin Gladys Knight, das ist übrigens die Tante von Alia, und die ermutigte sie auch zur Musik. 1993 wurde es dann ernst. Da unterschrieb Alia ihren ersten Plattenvertrag mit Blackground Records, dem Label ihres Onkels Barry Hankerson. Und der stellte sie auch dem Songschreiber und Produzent R. Kelly vor, mit dem sie an ihrem Debüt arbeitete. Gegen R. Kelly gibt es ja seit Jahren Missbrauchsvorwürfe. Ganz aktuell beschäftigt sich die TV-Dokumentation Surviving R. Kelly noch einmal mit den diversen Fällen, mit denen der US-Sänger in Verbindung gebracht wird. Interessant im Zusammenhang mit Alia, Jovante Cunningham, die zum Tänzerensemble von R. Kelly gehörte, sagt darin aus, der damals 27-jährige Kelly hätte 1994 eine intime Beziehung zu der minderjährigen Alia gehabt. Lässt sich das beweisen? Alias Mutter, Diane Horton, die hat das in einem offiziellen Statement zu diesen neuen Vorwürfen entschieden bestritten und die Tänzerin als Lügnerin bezeichnet. Bis heute gibt es aber Gerüchte um eine Beziehung zwischen der minderjährigen Alia und dem damals 13 Jahre älteren Produzenten R. Kelly. Beide Künstler haben das aber immer dementiert. Ebenso das Gerücht um eine Heirat, die aber annulliert worden sei. Also so Informationen, die widersprüchlich sind und einfach sehr vage. Letztendlich muss man sagen, die Geschichte zwischen ihr und R. Kelly, die ist nie aufgeklärt worden. Das Debüt von Alia mit Unterstützung von R. Kelly, das war kommerziell erfolgreich. Kurz nach Veröffentlichung bereits 5 Millionen verkaufte Platten. Aber in künstlerischer Hinsicht, würde ich sagen, war das purer Durchschnitt. Interessant wurde es dann und wirklich relevant für die Musik beim nächsten Album, bei One in a Million von 1996 nämlich. Und das bedeutete den Durchbruch für ein junges Songwriter-Produzententeam, nämlich für Timothy Mosley, besser bekannt als Timbaland, und für Melissa Arnett Missy Elliott. Was hat denn diese Konstellation von 3 Leuten so besonders, vielleicht sogar magisch gemacht? Ich glaube, die Chemie zwischen den dreien, die stimmte wollte einfach und setzte ganz besondere Kräfte frei. Timbaland und Missy Elliott, die hatten zu dem Zeitpunkt für ein kleineres Label gearbeitet, aber die Zusammenarbeit mit Aaliyah, ja, da sahen die beiden Underdogs eben endlich die Chance für sich, einen größeren Hörerkreis zu erreichen. Missy Elliott war mehr für das Songwriting zuständig, Timbaland mehr für die Produktion. Und bei der Produktion waren eben auch diese ungewöhnlichen Samples wichtig. Timbaland ist einer der ersten im Hip-Hop-R&B gewesen, der Samples aus dem Nahen Osten verwendet hat. Und lustig, absurde Sounds, wie das berühmte Baby-Gegluckse aus diesem Song hier. Als dieses Stück 98 auf dem Soundtrack zu dem Kinofilm Dr. Dolittle erschienen ist, da war das anders als alles, was man bis zu diesem Zeitpunkt wirklich im amerikanischen Hip-Hop-R&B gehört hatte. Es war eben kein regelmäßiger Beat mit einem geloopten Sample. Der Beat ist das Markenzeichen dieser Produktion. Im Verlauf der Stücke variiert er und darüber hinaus verzichtete Timbaland häufig auf die Hi-Hat, also die zwei Becken beim Schlagzeug, die aufeinander schlagen. Und auf diese Weise entstanden größere Pausen. Höhepunkt ihres Schaffens ist ganz bestimmt das dritte und zugleich letzte Album von Aaliyah, das so heißt wie sie selbst und 2001 erschienen ist, also gut 6 Wochen vor ihrem tödlichen Flugzeugabsturz, und war auch in kommerzieller Hinsicht ihre erfolgreichste Platte. Neben der außergewöhnlichen Zusammenarbeit von Aaliyah mit Timbaland und Missy Elliott, was war denn das Besondere an Aaliyah und ihrer Art zu singen vielleicht auch? Ja, sie war einfach smooth, elegant und lässig in ihrem Gesangsstil. Sie hat nie übertrieben oder zu dick aufgetragen mit Kitsch oder Dramatik, wie es ja gern mal im R&B passiert. Bei ihr wurden mitunter emotionale Dinge verhandelt. Das war gefühlvoll interpretiert, aber es blieb eben cool und war nicht peinlich, so dass sich Frauen und Männer von den Texten gleichermaßen angesprochen fühlten. Und mit weltweit über 30 Millionen verkauften Tonträgern gehört sie auch zu den erfolgreichsten R&B-Sängerinnen der letzten 30 Jahre. Und aus meiner Sicht sind ihre Stimme eben eingebettet in die Elliott und vor allen Dingen Timbaland-Produktionen wirklich ein Meilenstein in der Popmusik gewesen. Juliane Reil zum 40. Geburtstag der R&B-Sängerin Aaliyah. Vielen Dank.